Der Generalverband der China-Koreaner veröffentlichte am 5. September eine Erklärung mit dem Titel »Nieder mit dem südkoreanischen Marionettenregime als Brutstätte der Korruption«.